Kinder, die sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf dabei nicht ohne untergehen. Was ist Schicksal? Das kann doch nicht alles sein. Ein Leben hier im Dreck, was für eine krasse Zeit. Was kommt danach? Wohin wird die Zeit uns führen? In einem Land, in dem ich mich so alleine fühle. Kampf gegen Heimatliebe, hör ich sie draußen schreien. Nazis raus, sagt die Leute, doch glaub mir, wir sind bald wieder frei. Und dann stehen wir vereint an der Front mit freien Völkern dieser Welt. Bürger, Feind und Ajoch. Das ist für unsere Kinder, sie sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Das ist für unsere Kinder, sie sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Neuer deutscher Widerstand 2014, wir gehen auf die Straße, um dieses System zu stürzen. Für unser deutsches Land ziehen wir heute in den Kampf. Ihr erwartet Dank, wir ziehen treue Deutsche, die Waffen, Wahrheit macht frei. Befreit euch von der Lüge, schnell Brüder dieser Welt. Vereinigt euch und Zion fällt. Ihm geht's nicht mehr um Religion oder Volk. Nein, er kommt über Nacht und er will nur euer Gold. Das ist für unsere Kinder, sie sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Das ist für unsere Kinder, sie sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Das ist für unsere Kinder, sie sollen nicht leben in Ketten, ohne Angst vor dem, was kommt, ohne Tränen. Wir müssen ihre Zukunft retten, sonst ist es zu spät, wenn wir dabei sterben. Deutschland darf nicht untergehen. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Wir wollen frei sein. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Deutschland muss leben. Deutschland darf dabei nicht untergehen. Für unsere Kinder.